So weihnachtlich. 22.12 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Heute am Freitag. Hier ist euer Charlie, euer Obernachtschwärmer. Jede Stunde ein Gewinnspiel, ganz klar. Dann haben wir ein bisschen Spaß mit unseren Blondinen. Und. Ach, Elle, was ist mit dir schon wieder? Kommt, jetzt bringen wir unseren Bandi-Weihnachtskampfruf aus. Oh, Bandi! Oh, and I got short men with it. Hey. Radio Ringbogen. Oh, größer, satter, lecker. Servus! Supergut. Nachschimmer, jetzt kommen die heißen Partytermine von Charlie 2000. Um 22.23 Uhr. Also, morgen am Samstag, den 3. Dezember. Da ist dran. Elsass, Hunsbach, die Festhalle im Elsass. Dann Schramberg-Sulgern, die Sport- und Festhalle. Riedeschingen, das ist südlich von Donaueschingen. Festhalle. Und Altenheim bei Offenburg, auch die Festhalle. Vielleicht noch eine Woche später gleich, ja? Am 10. Dezember, Föhrenbach bei Vortwangen, Rottweil-Stadionhalle. Und Rietzels im Elsass. Wieder eine Woche später, am 17., ganz nah an Weihnachten, Schlatt, in der Nähe von Hechingen, Festhalle Schlatt, Frankreich in Ohlungen. Da sind wir zum ersten Mal in Ohlungen. Zweiter Weihnachtsfeiertag, nicht vergessen, Gärtringen bei Herrenberg, der riesengroßen Schwarzwaldhalle. Und zwischen Weihnachten, naja, am Donnerstag, den 29. Hirschau und am Freitag, den 30. Trochtelfingen. Volles Programm! Voll normal, ha? Absolut normal. Genau. Uno, dos, tres, cuatro. Bad music, bad music. Hey DJ! Music, please. 1, 2, Sauferei. 3, 4, noch ein Bier. 5, 6, jetzt auf Ex. 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. Wir sind da. Nein, nein, nein, heute gehen wir. in der Kneipe, ha? 1-2 Sauferei, die haben sich spezialisiert, Covers rauszufangen. Und dort Spaßversion. 1-2 Sauferei, 3-4 noch ein Bier, 5-6 jetzt auf Ex, 7-8 gute Nacht. 22 Uhr und 29 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice mit zwei Meldungen. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Mülheim-Neuenburg und Lahr. Behinderungen durch einen Schwertransport. Und in den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Weihnachten, Weihnachten. Am liebsten ihr Geschenke. Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich Give me a little change. Aber Nachtschwung, jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie lieblich. Und nun unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Romeo, schalt mal um. Ja, Moment. Komm, deine Dummschalter um, dreh mal rum. Ja, mit Umschalten geht da erstmal gar nichts. Hast du eine Stationstaste? Oder? Nee, das ist ein Erbstück von meiner Oma, ewig alt und so. Wir finden jetzt gleich den Sender. Komm, Jungs, auf, weiter links. Der beste Sender, den ich kenne, der ist irgendwo links. Ja, links. Hier, genau. Da ist er nicht. Das war da hinten, Alter. Das war er nicht. Oh Gott. Komm, Herr Bremer, ganz links, ganz links. Da ist er, da ungefähr ist er. Das ist er. A lot of people get hurt just for nothing. now sees the pain for what you had is what you meant hand in hand. You know we wish. Gleich wird's 22.38 Uhr und hier ist unser Gewinnspiel. 0138 8000, aber wem sage ich diese Nummer? Wir suchen 5 Interpreten. Und das geht noch weiter. Ja, was machen wir nun? Achso, ja, ja, ja. Wenn Sie sich jetzt alle ein Programm gekauft hätten, ne, braucht ihr ja nicht zu sagen, was jetzt kommt, ne? Ja, jetzt kommt jetzt was ganz anderes. Das wäre ja auch alle, wenn wir dasselbe nochmal machen würden, ne? Gewinnspiel. Na, schon mal gewinnmäßig habe ich umdisponiert. Da gibt es mehr als eine CD jetzt zu gewinnen. Und zwar ein Supertimer für Bluebox Banker für 95,96. Das verlosen wir jetzt, wer jetzt 500 Breten weiß. Und wer den Bluebox Banker nicht gewinnt, kann sich den Timer auch in jeder Filiale der Badischen Beamtenbank holen. Der Bluebox Card Inhaber kostet er nur 19,90 Mark mit vielen wertvollen Tipps. Ohne Bluebox Card 24,90. Und so ein Bluebox Banker braucht Super Timer, braucht jeden Fall jeder, weil da müsst ihr erstmal meinen Geburtstag reinschreiben. Und Freitag 22 Uhr immer anstreichen. Give me a little funny, then I take a little dribble. Watch my pockets when I wanna know. It ain't over, so. Jetzt noch eins dazu, nach schon mal für die, das noch nicht ganz wissen. Fünf Stück brauchen wir nämlich. Oh, yes. Jetzt wird's ganz einfach. Tempo, come on. Jetzt möchte ich es dann wissen. Zeit unglaublich. Jetzt bin ich aber gespannt, da sind wieder ein paar rausgefallen, aber ich kann leider immer nur einen reinnehmen. Tut mir leid für euch, aber es kann leider immer nur einer sein. Außer derjenige oder diejenige weiß es nicht, dann nehme ich den nächsten rein, der auf der Warteschleife steht. Jetzt wollen wir mal sehen, ich habe dran die Isabel aus Kandern, ist bei Lörrach. Hallo Isabel. Hallo. So, fünf Interpreten. Also Dr. Alban, richtig. Capella, ja. Eisensee, ja. Loft und Von den Blondes. Hey! Jede Woche bei Charlie 2000 im Bluebox Club der Badischen Bambenbank. Das ist völlig ausgeflippt. Alle anderen legen bitte auf, wir machen nämlich jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel. Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Radio Regenbogen präsentiert die zweite Basler Oldie Night. Come on, everybody! Come on, let's twist again! 6. Januar, Basel. Mit dabei Chubby Jackal, Show Buddy Buddy, The Searchers und Harpo. Movie Star, oh Movie Star. Mit Smokey. Take back in the arms of someone. Susie Quattro. Telefonischer Kartenservice unter Zürich 388 81 81. Girls, girls, girls, girls, girls. Die zweite Basler Oldie Night, 6. Januar, St. Jakobshalle, Basel. Wenn Sie dem Nikolaus schon kein Gedicht aufsagen wollen, dann machen Sie ihm doch wenigstens eine Flasche Baileys auf. Das findet er wahrscheinlich eh viel besser. It's all there in Baileys. Taste, the world of Baileys. Alle wollen nach New York mit dem Eurocard Shopping Tour Gewinnspiel mit mehr als 1000 Preisen im Wert von über 200.000 Mark. Zum Beispiel 10 Shoppingreisen nach New York. Tourtickets bei Banken und Sparkassen. Eurocard, Deutschlands meiste Kreditkarte. Tourtickets auch unter 01805-302727. Katzenklo. Hits 94, Rock und Pop Deutsch. 38 ultrastarke Songs. Mit Stefan Raab, Heinz-Rudolf Kunze und Lucy Electric. Superhits und Kultsongs von Helge Schneider, Peter Maffay und Spur. Voll in Action, die Toten Hosen. Hits 94, Rock und Pop Deutsch. Alles, was die Szene hergibt, auf der neuen Doppel-CD von Ariola. Der Bär ruft, rufen Sie zurück. Wenn Sie wissen, woher der Bär ruft, können Sie einen von 111 einen Meter großen Original-Bärenmarke-Bären gewinnen. Ruft er aus dem hohen Norden? Oder aus dem tiefen Süden, wo auch die gute Bärenmarke Alpenmilch herkommt. Also gleich anrufen. 069 19719. 069 19719. Nichts geht über Bärenmarke aus guter Alpenmilch. Bayern ist schön. Seine Berge, die Wälder und Seen, der weißblaue Himmel. Und die Menschen, die zu leben verstehen. Ihr Bier heißt Erdinger Weißbier. Mit feiner Hefe, in der Flasche gereift, natürlich frisch und liebenswert bayerisch. Das Erdinger Weißbier, das ist heute prachtvoller an die Rettung. Die schmeckt uns beim Gott und bei der Nacht. Erdinger Weißbier, mit Leib und Seele Bayern. Rondell, Sekt, con temperamento de pura raza. Rondell, Flaschengärung, Sekt España. Cava de la mejor calidad del corazón de Cataluña. Rondell, con temperamento de pura raza. Rondell, método tradicional. Sekt España, Rondell, ole. Wahre Größe zählt. Bravo Hits Best of 94, die Superhits des Jahres jetzt auf einem Album. Bravo Hits Best of 94 als TV-Show präsentiert von Lee am 11. Dezember. Bravo Hits Best of 94, das Geschenk des Jahres. Endlich eine Wahl, bei der Sie immer richtig wählen, ob Sie mit oder ohne Weizenkeime backen. Hauptsache Aurora. Aurora Urkraft des Keimes oder Aurora Sonnensternmehl. Gewinnen Sie beim großen Aurora mit und ohne Spiel. Jetzt im Handel. Von Herzen, Mehl von Aurora. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Al, komm, ich möchte, dass du jetzt deine Weihnachtsgeschichte bringst, dass du jemanden Leuten angenehm auffällst. Komm. Ich brauche niemandem zu gefallen. Ich habe eine schrecklich nette Familie. Das wissen wir ja. Al, komm, bring deine Weihnachtsgeschichte. Also, jetzt geht's los. Es war in der Nacht vor Weihnachten. Und im ganzen Haus war kein Essen zu finden, nicht mal eine Maus. Socken hingen überall um Daddys Hals wie ein Schal. Und der Zettel auf dem Stand, Geschenk her oder an die Wand. Die ganze Nacht lagen die Kleinen wach und dachten nach. Und das Gejammer seiner Frau neben ihm im Bett machte sein Elend komplett. Aber Daddy hatte dies Jahr genug Geld auf der Bank. Doch schloss die zu früh und Daddy war blank. Ganz unverhofft ist dann der Nikolaus erschienen, ein Lächeln im Gesicht und bereit, ihm zu dienen. Nikolaus, sagte ich ihm direkt ins Gesicht, du tust so viel für andere und für mich tust du es nicht. Bandi, sagt er, du verkaufst doch nur Schuhe. Deine Tochter ist ein Flittchen, dein Sohn gehört ins Kittchen. Hoho, sagt er weiter, ich erwähne nicht deine Frau. Die hat Haare wie Feuer und Nägel wie eine Sau. Er springt auf den Kamin, dieser Fettsack in Rot. Er meint, das sei ihn und verschwindet, der Idiot. Und ich höre noch, wie er ruft, und es klingt fast wie ein Schrei. Verheiratet mit Kindern, du bist niemals frei. Nachtschirmer, das war Al Bundy. The harmony. kommen gleich die Nachrichten, das Wetter mit unserem Max. Und danach schon mal, er bleibt noch da. Dann geht's nämlich weiter. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. In der Nacht vor allem im Rheintal Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad. Dabei kann es stellenweise Reifglätte geben. Morgen ist es niederschlagsfrei. Vor allem im Hochschwarzwald scheint die Sonne. Im Rheintal löst sich der Nebel nur langsam auf. Das Thermometer erreicht morgen Werte um 6 Grad. Im Bergland um 9 Grad. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag mit Unterregen und wieder ansteigende Temperaturen. Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Die Bosnien-Kontaktgruppe lehnt ein militärisches Eingreifen in den Konflikt zwischen Serben und Moslems ab. Um den Friedensplan doch noch zu verwirklichen, müsse es zunächst eine Waffenruhe in und um die Moslem-Enklave Bihać geben, hieß es nach der vierstündigen Sitzung des Gremiums. Ihm gehören die Außenminister der USA, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands an. Die Lösung müsse am Verhandlungstisch gefunden werden, sagte Bundesaußenminister Kinkel. SPD und CDU besiegeln die Große Koalition in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Sonderparteitagen stimmten die Delegierten beider Parteien für die Zusammenarbeit in der künftigen Landesregierung. Auch die geplante Besetzung der 8 Ministerien wurde abgesegnet. In der Enklave Bihać haben sich über 1000 Frauen einen verzweifelten Hilfeappell an die internationale Gemeinschaft gerichtet. Unterdessen verhandelt der UNO-Sondergesandte Akashi in Sarajevo erneut über einen Waffenstillstand für das Land. Die NATO versicherte, sie werde weiterhin mit Überwachungsflügen das von der UNO verhängte Flugverbot über Bosnien durchsetzen. Bei einem Zugunglück in Ungarn gab es 19 Tote und 44 Schwerverletzte. Ein Zug war entgleist und in das Bahnhofsgebäude der Kleinstadt Sajol gerast. Zurzeit sind mehr als 30 Rettungswagen im Einsatz. Bisher ist die Unglücksursache noch völlig unklar. Frankfurt eröffnet den bundesweit ersten Konsumraum für Heroinsüchtige. Die umstrittene Einrichtung ist für rund 150 Fixer aus der Bahnhofsgegend gedacht. Damit sollen gesundheitliche Risiken beim Konsum eingeschränkt und die AIDS-Vorbeugung verbessert werden. Nordrhein-Westfalen droht am langen Samstag ein Verkehrschaos. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste Transport und Verkehr will den Nahverkehr 3 Stunden lang bestreiken. Damit will die ÖTV erreichen, dass die Zusatztarifverträge wieder in Kraft treten. Der Sport von heute. Die Ergebnisse der heutigen Begegnungen in der ersten Fußball-Bundesliga. Der erste FC Kaiserslautern spielte gegen 1860 München 1:1 unentschieden und Borussia Dortmund besiegte den MSV Duisburg mit 1:0. Am 22. Spieltag der deutschen Eishockeyliga empfingen heute Abend die Mannheimer Adler den EC Hannover. Die Mannheimer konnten die Begegnung mit 5:1 für sich entscheiden. Die Mannheimer Adler sind alter und neuer Tabellenführer der deutschen Eishockeyliga. Mit 5:1 wurde der EC Hannover geschlagen. Bereits im ersten torlosen Drittel war die Überlegenheit der Mannheimer Adler nicht zu übersehen. Im zweiten Drittel wurde diese Überlegenheit dann auch endlich in Tore umgemünzt. Jochen Hecht und Harold Kreis waren die Torschützen zur 2:0-Führung. Das letzte Drittel war dann schließlich der Höhepunkt. Zarekow und Groß waren die weiteren Torschützen für den MERC. Sie erhöhten auf 4:0. Hannover schaffte dann zwar noch durch den Ex-Mannheimer Markus Bleicher den Anschlusstreffer, doch 4 Minuten vor dem Ende markierte Daniel Körber den 5:1 Endstand. In dieser Form bleiben die Mannheimer Adler sicherlich ein heißer Kandidat auf den Titel. Matthias Metner, Radio Regenbogen, Mannheim. Katja Seitzinger kam heute bei der ersten Weltcup-Abfahrt der alpinen Skirennläuferinnen auf den 3. Platz. Die 22 Jahre alte Abfahrts-Olympiasiegerin vom LSC Halblech musste sich im amerikanischen Vail mit ihrer Zeit von 1:45,44 nur Hillary Lind aus den USA sowie der Südtirolerin Isolde Kostner geschlagen geben. Radio Regenbogen mit der Zeit, 23 Uhr und 3,5 Minuten. Und hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Mülheim-Neuenburg und Lahr. Behinderungen durch einen Schwertransport. Und in den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. In dieser Stunde haben wir ein Gewinnspiel, da gibt es noch einen Kalender zu gewinnen. Besser gesagt, Super Timer heißt der von Blue Box Banking. Weihnachten mit Radio Regenbogen. Tonight, Wakefield. 23.10 Uhr wird's gleich. Alle, die sich zugeschaltet haben, hallo, ihr seid vollkommen richtig. Weihnachten mit Radio Regenbogen und mit El Bandi. Und jetzt bringen wir unseren Bandi-Weihnachtskampfruf aus. Oh, Bandi! Achtung, jetzt kommen die ganz neue von Marc. Oh, und eine Frage ohne Gewinnwilligkeit, nur im Kaisersbad sozusagen. Da kommt jetzt eine Melodie, die im Hintergrund gesungen wird. Wer hat mal den Originaltitel gesungen? Die jüngeren Älteren müssten das wissen. Kann sich leider erinnern. Tränen lügen nicht. Oder hatte man eine Spaßversion, da hieß es dann, Dänen lügen nicht. 0138 8000 für den hellen Nachtschwärmer. Ich weiß nicht, ob es klappt. Er ruft im Autotelefon aus, der Volker aus Freiburg. Er ist 26. Volker, sag's uns allen. Michael Holm. Michael Holm, genau. Tränen lügen nicht. Danke, Volker. Tschüss nach Freiburg. Das kann doch nur normal sein. Auf geht's hier, der nächste Song. Und zwar zack, zack. Take me to the stars and I'll be yours. Got to give me all your love.

Der ist schon hier. Und der hat die Termine für morgen. Samstag, 3.12. Da ist dran. Zum einen Ried Oeschingen, das ist südlich von Donaueschingen in der Festhalle. Schramberg-Sulgen. Festhalle. Die Tür geht auf. Ist das im Hunsbach und in Altenheim in der Festhalle, das ist bei Offenburg. Das ist also morgen, nächsten Samstag am 10. Föhrenbach Stadthalle, das ist in Nähe Fortwangen. Rottweil Stadionhalle, Mega Disco Night und Rietzels im Elsass. Übrigens, manche planen schon ihre Silvesterparty nach Schimmer. An Silvester bin ich ab 12 für euch da. Macht Partytime bis morgens. Samstagabend ab 7, 5 Stunden Partyservice, Partyspiele, Partymusik. Rufen Sie an, wir suchen Gäste für Sie oder eine Party. Jeden Samstag 19 Uhr, wir hören uns. Radio Regenbogen. Partyline. Entdecken Sie die unendliche Vielfalt. Almigurt von Ehrmann. Der Almigurt unter den Fruchtjoghurts. In über 20 fruchtig frischen Sorten. Und natürlich auch im 500 Gramm Pfandglas. Almigurt von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Hyper, hyper. Stapelweise Hits jetzt auf einem Doppelalbum. Der neue Dance Max mit Wickfield. Snap. Modo, Labus, Tour Unlimited und Two Cowboys, der neue Dance Max. Alles andere kannst du dir schenken. Rondell. Sekt. Con temperamento de pura raza. Rondell. Flaschengärung. Sekt España. Cava de la mejor calidad del corazón de Cataluña. Rondell. Con temperamento de pura raza. Rondell, metode traditionelle. Sekt España, Rondell, ole. Radio von hier, Radio Regenbogen. Checkpoint Pete. Hi, hier ist Pete Trainer. Jeden Sonntag um 20 Uhr spielen wir 2 Stunden lang die beste Hits aus den Billboard Country Charts. Und natürlich viel, viel mehr. Wir hören uns am Sonntag um 20 Uhr. Checkpoint Pete. I want to wish you a Merry Christmas, Happy New Year. Lollipop. Lollipop and party until the break of dawn. Won't get out of your head. You will never, never stop.

Das Model Kraftwerk. Das nächste Gewinnspiel steht an Nachtschwimmer. 23.37 Uhr haben wir zwischenzeitlich. Und die Blondinenwitze werden immer brutaler. Die machen keinen Halt hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Einkaufswagen und einer Blondine? Ein Einkaufswagen hat seinen eigenen Willen. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Ja. Wir suchen wieder 5 in der Brenn. Zu gewinnen gibt es einen Bluebox-Timer. Unser Gewinnspiel nach Schwimmen. Yeah. Thank you.

Na, schon mal für alle, die es nicht schaffen, durchzukommen. Wir machen jede Stunde ein Gewinnspiel. In der letzten Stunde zwischen 1 und 2 mache ich sogar 2, wenn es mir irgendwie reicht. Und haben wir noch Deutsche Welle Spezial? Ja! Aber jetzt wollen wir erstmal die Auflösung von diesem Gewinnspiel wissen. Jetzt habe ich dran den Stefan aus Neusatz. Das ist in der Nähe von Bad Herrenalb. Hallo Stefan. Hallo. So, 5 Namen. Bitte? 5 Namen, 5 Interpreten. 5 Namen, jawohl. Da habe ich einmal Dupe. Ja. Dann Fun Factory. Richtig. Magic Affair. Genau. Erotic. Ja. Und Century. Kein Problem, wir nehmen Nacho Emily. Bleib dran, das gibt ein Kalender. Ich sage immer Kalender, dabei ist es ein Supertimer für Blue Box Banker für 95, 96, ganz genau. 2 Stunden lang. Christmas und alle. Und wir kennen natürlich keine Polizeistunde. Es geht durch bis um 2. Hier gibt's keine Pause. Polizeistunde kennen wir nicht. Wir kennen sie nicht, die Polizeistunde. Polizeistunde kennen wir nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was mit dem Mikro? Funktioniert das? Hallo? Hallo? Guten Abend. Hier spricht die Polizei. Den flotten Dreier. Wow, was für ein geiles Programm, ey. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht.

Die NATO versicherte, sie werde weiterhin mit Überwachungsflügen das von der UNO verhängte Flugverbot über Bosnien durchsetzen. Der Streit zwischen der PDS und den Finanzbehörden weitet sich auf die Länder aus. PDS-Politiker protestieren seit Tagen mit Hungerstreiks und Demonstrationen gegen eine Steuernachzahlung von 67 Millionen Mark. Jetzt habe auch der Sächsische Landesverband einen Steuerbescheid in Höhe von 670.000 Mark erhalten, teilte die PDS mit. Auch in den anderen neuen Ländern gäbe es Anzeichen für ähnliche Steuerbescheide. Bei einem Zugunglück in Ungarn sind 21 Menschen ums Leben gekommen. 60 weitere wurden schwer verletzt, als ein Schnellzug am Bahnhof der Kleinstadt Szajol entgleiste. Dabei krachten die Waggons in das Bahnhofsgebäude. Im Wartesaal und auf den Bahnsteigen hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks mehr als 100 Pendler auf. Nordrhein-Westfalen droht am langen Samstag ein Verkehrschaos. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr will den Nahverkehr 3 Stunden lang bestreiken. Damit will die ÖTV erreichen, dass die Zusatztarifverträge wieder in Kraft treten. In 2 vorgezogenen Begegnungen des 16. Spieltags der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse. Der 1. FC Kaiserslautern spielte gegen 1860 München 1:1 unentschieden und Borussia Dortmund besiegte den MSV Duisburg mit 1:0. Radio Regenbogen mit der Zeit 0 Uhr und ganz genau 2,5 Minuten. Hier ist der Verkehrsservice mit allen Vorsichtsmeldungen. In den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und als Gast sitzt hier Al Bundy. Ich warte jetzt schon seit 3 Stunden und höre mir das Gedudel an, das ihr auf die Menschheit loslasst. Al, du machst dich unbeliebt hier. Das ist er also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Full Power. Attention. Tell me why. Schnallt euch an. Also machen wir einen auf ISMC. Yeah. natürlich blondinenmäßig, Vita, um 0.07 Uhr. Warum ist eine Blondine glücklich, wenn sie nach 6 Monaten das 20-teilige Puzzle gelöst hat? Hä? Da steht nämlich drauf, auf dem Karton, 2 bis 4 Jahre. Oh, den geben wir es wieder heute. Eine Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. Jetzt reicht's aber. Und nun lustig, lustig. A Gaudi muss sein. A Gaudi muss sein. Nachtschwimmer, das hat lange Spaß natürlich, ganz klar. A Gaudi muss sein. Weihnachten Spezial. Backe, backe, Kuchen, die Mutti hat gerufen. Gibt's denn hier Geschenke, ey? Olle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Alles aufstellen, sonst ja Taki. Hey, ja. Das ist eben der Geheimtipp für Insider-Discos. Natürlich läuft er bei mir schon ein Jahr. Minimum. Antenna ist es auch. 0.12 Uhr. Nachschwimmer, der Supertimer für Blue Box Banker. Da habe ich nur einen. Nebens, wer den nicht gewinnen kann, kann sich den Timer auch in der Filiale der Badischen Beamtenbank holen. Für Blue Box Card Inhaber kostet er nur 19,90 € mit vielen wertvollen Tipps. Ohne Blue Box Card 24,90 €. Und jetzt machen wir Spezialgewinnspiel. Achtung. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like sau business. Jetzt machen wir ein Gewinnspiel spezial aus den 60ern. Five. Ja. Four. Three. Yeah. Two. One. Aha. Aufgepasst hier. Fünf Interpreten. Oldies.